Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags. Im Auftrage der Reichsregierung hat Sie der Reichstagspräsident Hermann Göring heute zusammenberufen, um mir die Möglichkeit zu geben, vor diesem berufensten Forum der Nation das Volk über Vorgänge aufzuklären, die als eine ebenso traurige wie warnende Erinnerung in unserer Geschichte für alle Zeiten fortleben mögen. Aus einer Summe sachlicher Ursachen und persönlicher Schuld, aus menschlicher Unzulänglichkeit und menschlichen Defekten entstand für unser junges Reich eine Krise, die nur zu leicht von wahrhaft vernichtenden Folgen für eine absehbare Zukunft hätte werden können. Ihre Entstehung und Überwindung vor Ihnen und damit vor der Nation klarzulegen, ist der Zweck meiner Ausführungen. Ihr Inhalt wird ein rückhaltlos offener sein. Nur im Umfange muss ich mir Beschränkungen auferlegen, die bedingt sind, einerseits durch die Rücksicht auf Interessen des Reiches, andererseits durch die Grenzen, die durch das Gefühl der Schande gezogen werden. Angefangen bei den alten, treuen und unerschütterlichen Kämpfern unserer Bewegung, bis zu den neu gewonnenen Millionenmassen unserer Arbeiter, stellen Sie das gesunde Element unseres SS-Führer als Mitbeteiligte am Komplott. 13 SA-Führer und Zivilpersonen, die bei der Verhaftung Widerstand versuchten, mussten dabei ihr Leben lassen. 3 weitere endeten durch Selbstmord. 5 Nicht-SA-Angehörige, aber Parteigenossen wurden wegen Beteiligung erschossen. Um zu verhindern, dass die politische Leidenschaft und Empörung an weiteren Belasteten zur Lynchjustiz greifen konnte, wurde, nachdem die Gefahr beseitigt und der Revolt als niedergebrochen gelten konnte, noch am Sonntag, den 1. Juli, das strengste Befehl gegeben, jede weitere Vergeltung zu unterlassen. Es ist damit sein Sonntag, den 1. Juli Nacht, der normale Zustand wiederhergestellt. Eine Anzahl von Gewalttaten, die mit dieser Aktion in keinem Zusammenhang stehen, werden den normalen Gerichten zur Aburteilung übergeben. So schwer diese Opfer auch sein mögen, sie sind dann keine vergeblichen, wenn aus ihnen einmal für immer die Überzeugung kommt, dass jeder Versuch eines Hoch- oder Landesverrates ohne Ansehen der Person gebrochen werden wird. Die SA hat in diesen für Sie wie für mich schwersten Tagen ihre innere Treue bewahrt. Sie hat damit zum dritten Mal unter Beweis gestellt, dass sie mein ist, genauso wie ich es jederzeit unter Beweis stellen werde, dass ich meinen SA-Männern gehöre. Wochen wird das braune Hemd wieder die deutschen Straßen herrschen und jedem eindeutig zu verstehen geben, dass das nationalsozialistische Deutschland nur noch stärker lebt, indem es eine schwere Not überwand. Als im März des vergangenen Jahres unsere junge Revolution durch Deutschland brauste, war es mein höchstes Bemühen, so wenig als möglich Blut zu vergießen. Millionen meiner ehemaligen Gegner habe ich für den neuen Staat und namens der Nationalsozialistischen Partei einen Generalpardon angeboten. Millionen von ihnen sind seitdem zu uns gestoßen und arbeiten am Neubau des Reiches getreulich mit. Ich hoffte, dass es nicht mehr nötig sein würde, diesen Staat noch einmal mit der Waffe in der Faust verteidigen zu müssen. Wir nehmen das Schicksal uns diese Prüfung nun dennoch auferlegte, wollen wir uns aber alle geloben, um so fanatischer festzuhalten, das, was mit so viel Blut unserer besten Männer erst erkämpft und heute wieder durch Blut deutscher Volksgenossen gehalten werden musste. So wie ich vor anderthalb Jahren unseren damaligen Gegnern die Versöhnung angeboten habe, so möchte ich auch all denen, die mitschuldig waren an dieser Wahnsinnshandlung und jetzt ab ebenfalls das Vergessen zusagen. Mögen sie alle in sich gehen und in Erinnerung an diese traurige Not unserer neuen deutschen Geschichte sich mit aller Kraft der Wiedergutmachung widmen. Mögen sie jetzt sicherer als früher die große Aufgabe erkennen, die uns das Schicksal stellt und die nicht gelöst wird durch Bürgerkrieg und Chaos. Mögen sie sich alle verantwortlich fühlen für das kostbarste Gut, das es für das deutsche Volk geben kann, die innere Ordnung und den inneren äußeren Frieden. So wie ich bereit bin, eure Geschwächte die Verantwortung zu übernehmen für die 24 Stunden der bittersten Entschlüsse meines Lebens, in denen mich das Schicksal wieder gelehrt hat, in banger Sorge mit jedem Gedanken das Teuerste zu krallen, was uns auf dieser Welt gegeben ist, das deutsche Volk und deutsche Reich.